Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 16. Ich wollte nur Hallo sagen. Ach so. Ich bin Joke. Ich bin Steff und es ist Januar. Ja, ich bin Marlene. Ich mach den Bildschirm ein bisschen dunkler. Mach mal den Bildschirm weg. Weg. Weg mit dir. So. Okay. Wir trinken. Ich weiß gar nicht, was wir trinken. Wir trinken auf jeden Fall Weißwein. Ich glaube, es handelt sich um Müller-Thurgau. Ja. Stößchen. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Genau. Wir sind noch nie so unvorbereitet gewesen. Deshalb machen wir mal locker aus der Hüfte. Was wir wiederum relativ häufig machen. Ja, also es ist alles so wie immer. Wir haben uns gedacht, eigentlich wollten wir andere Themen machen, machen wir jetzt doch nicht. Unser mal heutiges wieder. Thema ist ein Schwank aus unserem täglichen Leben, was uns so in der letzten Zeit passiert ist. Nämlich, dass wir zu Weihnachten ein Kind geschenkt bekommen haben. Ach, ich dachte, wir fangen mit den kleinen Neuigkeiten an. Ach so, Entschuldigung. Naja, was sind denn die kleinen Neuigkeiten? Wir ziehen um. Stimmt, wir ziehen um. Oh ja. Joko und Marlene ziehen um. Genau. Näher zu Steff auf. Hast so romantisch. Ja. Es gibt ein heiteres Scheitern, Kuscheln im Karo-Viertel. Genau. In Hamburg. Das heißt, die Würfel sind gefallen. Wir bleiben länger in Hamburg, auf jeden Fall. Das war ja auch noch nicht so ganz klar. Stimmt. Wir haben in völlig überraschender Lichtgeschwindigkeit eine fantastische Wohnung gefunden. Wir haben sie noch nicht im Hellen gesehen. Das könnte jetzt noch irgendwie... Der Mietvertrag ist unterschrieben. Wir müssen sie jetzt nehmen. Das heißt, dies ist definitiv die letzte Heiter-Scheitern-Folge aus der berühmten Küche. Ja. Oh Mann, ja. Wir müssen uns alle verabschieden jetzt hier zumindest, was Heiter-Scheitern angeht, von dieser Küche. Ja. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber keine Sorge, die nächste Küche ist etwa genauso klein, allerdings ein bisschen quadratischer. Und die Uhr wird einfach auch wieder dort irgendwo hängen. Genau, sie wird weiter ticken. Und wir stellen auch einen Tisch rein, wo wir dann den Rechner drauf tun können. Und dann kann es losgehen. Genau, auf eigentlich schon, ne? Mhm. Ja. Das heißt, das nächste Heiter-Scheitern-Hörertreffen, da hatten wir ja jetzt auch das erste Heiter-Scheitern-Hörerinnen-Treffen haben wir ja auch erfolgreich absolviert, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Also ein ganz dickes Stößchen nach Leipzig. Auf jeden Fall. Mhm. Das war ganz toll. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit mit unserem ersten Kommentator. Ja, mit dem Fan der ersten Stunde sozusagen. Genau, das war ganz super. Und genau, und das nächste sozusagen auch gesichert, weil die Küche ist ja dann auch wieder da und dann können wir auch wieder neue Leute einladen. Es hat ja auch, ich meine, es saßen hier in der Küche auch schon diverse Heiter-Scheitern-Hörende. Ja, aber das war ja das kein offizielles Hörerinnen-Treffen. Ja, es war inoffiziell bisher. Genau, aber jetzt ist war ja tatsächlich dann die Situation, dass die Person hier war, weil wir uns quasi über den Podcast kennengelernt haben. Hm. Ja, und es war sehr nett. War wirklich ein sehr, sehr, sehr, sehr schöner, ein sehr schöner Tag, den wir miteinander verbracht haben. No. Genau, also. Ich denke noch kurz ans Essen zurück. Genau. Mit unglaublicher veganer Tapas-Schlacht. Mhm. Genau, das war super. Ja, das ist schon mal echt ziemlich aufregend, finde ich. Ich freue mich total auf die neue Wohnung. Ja. So, ich bin heute Morgen auch durch die verschneite Passage gegangen, in der wir dann wohnen werden, und habe nochmal hochgeguckt und mir mal schon mal nochmal von außen so versinn... oder so irgendwie so, wie sagt man denn dann, versinnbildlicht? Nee. Ja. Mach doch mal. So, wie die jetzt eigentlich nochmal von innen aussah. So eine Wohnungsbesichtigung ist ja meistens ziemlich kurz. So war diese auch relativ kurz. Ja, aber wir haben sie. Wir haben sie, es ist unterschrieben. Wir werden definitiv ab Februar da wohnen. Yippie. Yeah. Großartig ist das. Absolut großartig. Jetzt müssen wir nur noch diese Wohnung hier loswerden. Das wird auch großartig. Ich hoffe. Das wird alles großartig. Es wird so glamourös. Glamourös. Ich bin wirklich nicht auf der Höhe, außer im nicht erschlossenen Grund bisher. Genau, aber was, wenn das noch nicht genug? Also ich dachte ja, das würde so die Aufregung sein unser Projekt Wochen. Für diese Zeit, ne? Genau. Unser Projekt für Januar würde sein, dass wir umziehen. Kisten packen. Und uns überlegen, wo was hinkommt und solche Sachen. Und Renovieren ein bisschen, genau. Tja. Aber nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Tja, und dann kam alles ganz anders. Und wie, genau. Wir sind quasi gerade mit einem Kopfsprung in ein neues Leben gehüpft. Ja, und wir hatten noch nicht mal richtig viel Anlauf. Eigentlich. Ich bin auch noch nicht angekommen. Ja, wir haben tatsächlich, man könnte es quasi so sagen, pünktlich zu Weihnachten ein Kind beschert bekommen. Ja, und jetzt sind wir plötzlich zu viert. Ja. Beziehungsweise inklusive Katzen sind wir jetzt zu sechst. Zählen die Katzen jeweils auch eine Person? Ja. Die sind ja so klein. Ja, aber sie sind Individuen. Stimmt. Wir können uns vielleicht auf sechs Individuen einigen. Ja. Wir lassen mal die speziesistischen Ausdrücke beiseite. Achso, ich dachte, wir lassen mal die Küchenschaben und Schatten und Silberfische. Und ich habe noch keinen einzigen Silberfisch in dieser Wohnung. Naja, okay, das war ich schon. Eigentlich leben wir hier, glaube ich, auch dank der Katzen relativ insektenfrei. Ja, also. Die paar Fruchtfliegen stören noch niemanden. Ja, und da das alles so furchtbar aufregend ist, haben wir uns eben auch relativ spontan entschieden, uns einfach mal so ein bisschen darüber zu unterhalten, wie das denn jetzt plötzlich so ist irgendwie. Ja. Mit so einem Kind, das schon Zähne hat. Es kann schon sprechen. Wir haben es vor 2 Tagen eingeschult. Es ging wirklich schnell. Echt? Es kann sprechen, es kann sogar schon lesen und schreiben. Naja, also sich selbst ein kleines bisschen. So ein bisschen schon, ja. Und sich selbst anziehen. Es kann sich selbst anziehen. Super. Es kann sich sogar schon selbst ein Brot schmieren, wenn es will. Mhm. Ja. Und mal gucken, also es schläft jetzt nebenan. Also weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich schon schläft. Hoffentlich. Aber das will ich doch wohl hoffen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken. Also wenn jetzt hier gleich jemand rausspringt und irgendwie... Dann müssen wir halt zu viel Podcast. Ein Kind wieder zurück ins Bett buxieren muss, dann wundert euch nicht. Tja. Kurze Eckdaten. Mach mal kurz. Der Kleine ist 7. Laut. Gerade geworden. Also 7. Stimmt, er ist gerade 7 geworden. Ob er gerade laut geworden ist, wissen wir ja nicht so genau. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Der ist schon echt fit da drin. Und er hat ein Händchen für Katzen, muss man sagen. Mhm. Wirklich. Also ich muss mal kurz meinen Kater loben. Ein Stößchen für meinen Kater, oh ja. Mhm. Der tatsächlich jeden Scheiß mit sich machen lässt und absolut geduldig ist und ganz süß ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass auch das Kind, obwohl es wirklich sehr, sehr laut ist und sehr lebendig ist, irgendwie relativ schnell geschnallt hat, dass man, wie man so mit Katzen so grob umzugehen hat. Mhm. Also ich hatte ja schon fiese Wahnvorstellungen von an den Schwanz gezogenen Katzen und an eingesperrten Katzen und an in Klamotten gesteckte Katzen und keine Ahnung, was man noch so mit Katzen anstellen kann irgendwie. Aber bis jetzt ist das alles noch nicht eingetreten und ich glaube, ich beruhige mich auch langsam, was das Thema angeht. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte da tatsächlich ein bisschen Schiss vor, dass ich da ständig aufpassen muss. Aber... Nein, der ist ganz lieb und ganz vorsichtig mit den Katzen. Das stimmt. Sogar die kleine flauschige Katze, die sofort bei jedem Geräusch wegrennt. Die Gleifu. Die Gleifu hat mittlerweile, naja, sagen wir mal, wie hast du es so schön ausgedrückt, es ist keine Akzeptanz, es ist eher Toleranz. hat beschlossen, tolerant zu sein und sich auch ab und zu mal zeigen. Ah, der durfte sie schon streicheln. Und, ja, natürlich. Und er durfte sie auch schon streicheln. Und er musste auch feststellen, dass sie ganz schön weich ist. Mhm. Das ist ganz schön niedlich gewesen. Ja, dann hätten wir noch das Thema Fußball. Ach stimmt, ja, die Grundausstattung. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es ja logischerweise schon eine gewisse so ein All-Inclusive-Paket darstellt, auf einmal ein 7-jähriges Kind zu haben. Also nichts hier mit eigener Prägung und so? Nix. Nee, das Kind ist sowas von geprägt. Und es kommt echt von einem anderen Planeten. So. Und ich glaube, genauso wie wir finden, dass es von einem anderen Planeten kommt, findet es auch, dass wir von einem anderen Planeten kommen. Das war irgendwie eine der ersten Sachen, die er irgendwie als Resümee über uns gezogen hat, war, ihr seid komisch. Hat er recht. Er ist aber auch echt komisch. Echt? Da hast du recht. Ja, also Fußball. Er ist großer, großer Fußballfan. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Nein, er ist Bayern München-Fan. Und Deutschland-Fan. Und Deutschland-Fan. Ja. Das ist ein hartes Brot. Nun ja. Wir sind zuversichtlich. Es gibt schon Fortschritte zu verzeichnen. Schließlich findet er St. Pauli mittlerweile auch ein kleines bisschen gut. Er zieht jetzt auch nach St. Pauli. Er hat quasi keine Chance. Nein, mal gucken. Bayern München und Deutschland, das ist schon heftig. Mhm. Mit einem Kind, also wir, stellt euch bitte, liebe Hörenden, stellt euch bitte Steff und mein Elend vor, als wir mit diesem Kind bei Karstadt fahren, wir und irgendwas einkaufen mussten und durch die Gänge gelaufen sind mit einem Deutschland, Deutschland, Deutschland schreienden Kind. Stellt euch das bitte vor. Oder irgendwie, dass er dann in der Sportabteilung von den Bayern München-Fan-Artikeln irgendwie dahingeschmolzen ist und sich nicht mehr loslösen konnte. Ich habe ihm echt noch den St. Pauli-Fußball gezeigt. Ja. Guck mal, ein cooler schwarzer Ball mit einem toten Kopf drauf. Naja, es ist ja auch alles wahrscheinlich Abgrenzung. Vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen früh. Schließlich haben wir dieses Kind erst seit einer Woche. Aber kann es doch schon mal St. Pauli Fan werden. Wir machen das ganz subtil. Ne? Ganz subtil. Guck mal da, da ist auch das Stadion, in dem St. Pauli trainiert. Hast du ihm das auch gezeigt? Ja, ich hatte ihm das schon erzählt, als er mal mit zu mir nach Hause gekommen ist. Ich habe ihm das auch sofort gezeigt. Das ist überhaupt nicht subtil. Nee, es ist nicht subtil. Aber er hat es trotzdem gefressen. Als ich ihn nämlich dann von der Schule abgeholt habe und wir dann in Richtung U-Bahn-Station gelaufen sind, da hat er mich gefragt, ob da das Stadion ist. Nachdem du ihm das wahrscheinlich am Morgen gesagt hast, dass das war. Naja. Ja, und dieses Deutschland-Ding, da gab es in der Schulabteilung, gab es dann so schwarze Turnschuhe irgendwie mit so Deutschlandfarben drauf. Ist auf jeden Fall, finde ich, es relativ spannend, weil wir jetzt auch, wir müssen halt relativ viel jetzt kaufen für ihn. Schulsachen und ein paar Klamotten und solche Sachen. Und es gibt wirklich viele, viele, viele, viele Deutschlandprodukte. Sehr viele Deutschlandprodukte. Man kann quasi alles mit Deutschland verkaufen. Das ist mir vorher jetzt nicht so, ich habe das, glaube ich, immer so ein bisschen weggeguckt. Man könnte also sagen, Deutschland ist eine starke Marke. Deutschland ist eine sehr starke Marke, ja. Wie die damalige Währung, so das Land. Yeah. Eine starke Währung. Also starke Währung, jetzt starke auch Marke. Eine starke Marke. Das ist schon echt, das finde ich schon sehr spannend, wie man dann quasi um alles Mögliche jetzt plötzlich einen Bogen machen muss und immer wieder erklären muss oder erstmal verbieten muss oder irgendwie sich abgrenzen muss oder was man alles nicht kaufen darf, weil jetzt plötzlich Deutschland drauf ist. Ja, oder dass so Sachen, die ich früher gesehen habe und ich dann einfach dann eher so innerlich die Augen gerollt habe, irgendwie was für ein, wo jetzt überall noch dringend irgendwelche Deutschland-Farben irgendwie draufgepackt werden müssen. Jetzt mich halt dann eher auch bemüßigt sehe, das dann irgendwie laut zu kommentieren im Karstadt. Wobei das dass ich aus Prinzip keine Deutschland-Produkte kaufe. Dann ärgert er dich dann später bestimmt. Dann ärgert er dich bestimmt später. Ja. Wir sehen noch mehr Deutschland-Produkte. Nein, aber Deutschland hat vorher weggeguckt, jetzt wird es plötzlich zu so einem innerhalb unserer komischen Familie begehrten Ding, womit wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Deutschland. Yippie. Das wird super. Es gibt so viele Dinge. Es kommt mir auch überhaupt nicht vor wie eine Woche. Es war irgendwie so vollgestopft an vielen verschiedenen Sachen, dass es mir irgendwie... Das passt locker auf 2 Wochen. Das ist bestimmt schon nach übermorgen. 2 Wochen. Weniger Schlaf, beziehungsweise früher ins Bett und früher aufstehen. Mhm. Und ich merke also, noch hat sich bei mir nicht eingestellt, dass es nicht echt weh tut, um die Uhrzeit aufzustehen. Das ist noch dir weh? Es tut mir weh, ja. Mhm. Das ist noch ein schmerzhafter Prozess, so früh aufzustehen. Ich hatte ja ein bisschen Glück im Unglück. Oder Unglück im Glück im Unglück eigentlich. Weil ich erstmal krank geworden bin. Ich bin spontan erstmal einer fiesen Erkältung erlegen. Ich näsel deswegen auch ein bisschen. Und habe erstmal 2 Tage das Bett gehütet. Und so mussten Joko und Steff zum Beispiel mit dem Kind nach Karstadt gehen. Wir haben übrigens einen Fußball dort gekauft. Das müssen wir auch zu unserer Eherettung sagen. Ja, und Steff eines der ersten Sachen, Fußball gekauft. Und Steff hat auch schon trainiert. Mit dem Kind. Ich hatte jetzt auch erstmal fast 2 Tage lang Muskelkater nach dem tollen Fußballtraining. Und für ein Mädchen spielst du gar nicht so schlecht. Für ein Mädchen spiele ich nicht schlecht, genau. Das wurde mir schon gesagt, ja. Ah, das ist ja nett. Ja, das war auch beim ersten Mal, als wir dann Fußball gespielt haben. Das war ja eine geschickte Überleitung zum nächsten. Nicht wahr? Ja, wunderbar. Mir wurde ja, das habe ich euch auch noch gar nicht erzählt, mir wurde ja erzählt, ich darf kein Muttermal haben, das geht ja nicht, weil ich keine Mutter bin. Ich muss ein Jungsmal haben. Ah, also es ist momentan alles, es ist sehr, sehr vergeschlechtlicht, womit wir jetzt irgendwie quasi so ein bisschen schlecht zurechtkommen, weil wir das ja auch so gar nicht kennen. Das kommt ja in unserer Welt irgendwie nicht so vor. Und ständig geraten wir in so Verständniskonflikte mit dem Kind. Genau, er sagt immer, er redet immer ständig von Jungs und Mädchen und wir. Hä? Ich glaube, er versucht auch so ein bisschen sanft und uns das beizubringen manchmal. Ja. Dass es irgendwie so Jungs und Mädchen gibt. Ja. Ja, und was das auch so bedeutet. Ja. Also so an welchen Stellen das auch überhaupt nicht dann zusammenpasst oder dass das dann eben immer so gegensätzlich sein muss und so. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass er sich gerade sehr viel, dass so das auf jeden Fall sein Welterschließungs- oder einer seiner Welterschließungshauptdinger ist, irgendwie den Geschlechter einteilen und sich dazu dann positionieren. Mhm. Das sind halt dann alle Jungen und Mädchen, also so Frau und Mann da. Das kommt jetzt nicht so vor. Nee, es gibt nur Jungs und Mädchen. Was jetzt echt lustig ist, weil ich irgendwie mit Mädchen, also allein mit dem Wort irgendwie Mädchen so echt schon lange nicht mehr groß irgendwie als Eigenbezeichnung zu tun hatte. Ja, auch die Katzen sind ein Junge und ein Mädchen. Er fragt auch ab und zu mal nach. Ja, ist noch nicht so ganz klar, ne? Die sind auch immer mal dieses und mal jenes. Naja, bei die Katze. Dann sind es immer Mädchen. Mhm. Steff war auch eher mal Junge. Ist da auch immer noch nicht so ganz klar, ne? Ja, ich bin irgendwie so die Abweichung gerade oder so das an Abweichung, woran er sich dann ziemlich doll reibt einfach oder was ihn irgendwie ziemlich beschäftigt. So. Also ich kannte ihn jetzt auch schon vorher ein bisschen. Und da ist das schon auch durchgeschienen irgendwie, dass er mich dann eher als Junge einordnet. Wir hatten ihm das auch schon mal vor über einem Jahr gesagt, dass ich Mädchen bin. Damals hat er extrem, also da hat er fast aggressiv drauf reagiert. Echt? Da hatte er das dann gleich extrem negativ belegt, dass er so mit Mädchen nichts zu tun haben möchte und sowas. Okay. Dann hat er sich aber auch wieder schon eingekriegt. So. Aber es ist auf jeden Fall so ein Ding für ihn. Und er hatte sich auch erstmal so ein bisschen betrogen gefühlt, weil wir ihn nicht darüber aufgeklärt haben, dass ich ein Mädchen bin. Sondern es hat erstmal so haben stehen lassen, wenn er so vor sich hin gebrabbelt hat und nicht jedes Mal irgendwie das Mädchen und sie oder sowas gesagt haben. Das hat er uns schon auch ein bisschen übel genommen. Aber ich glaube, mittlerweile nimmt er uns das nicht mehr übel. Nee. Er hat mir auch schon mal im Vertrauen gesagt, dass es, nachdem ich ihn mehrfach darauf hingewiesen habe, dass es doch eigentlich auch so ein bisschen egal ist und dass er sich da jetzt nicht so einen Kopf machen soll, hat er mir dann auch mal in einer ruhigen Minute erklärt, dass es ja auch okay ist, wenn Mädchen Jungs Sachen machen und Jungs Mädchen Sachen machen. Dass ja jeder so machen soll, wie er will. Das war schon ein kleiner Teilerfolg. Ja. Und ich war, also heute Morgen war ich auch Mädchen. Aus dem schlüssigen Grund, weil ich in meiner schwarzen Sporthose geschlafen habe. Ah, das ist total logisch. Klar, das Fall von Mädchen. Ganz klar. Ja, muss ich schon, also er hat ja schon erstmal irgendwie eingefordert, warum ich irgendwie ein Mädchen bin und dann aber irgendwie so Jungssachen anhab und irgendwie kurze Haare hab und sowas. Mhm. Das war schon, also waren schon die ersten Sachen, wo er sich tierisch so dran hochgeschaukelt hat. Ja, das habe ich mir auch irgendwann mal anders vorgestellt mit so einem Kind. Das ist hätte definitiv. So aufwachsen sollen, so in so einem geschlechtsfreien Raum, wo so alles nee, so hin und her schwirrt. Alles fließt und es ja. Ist so egal. Nee, und dann jetzt, dieses Kind. Nee, das jetzt auch nicht. Also ich meine, geschlechtsfreier Raum, das ist ja auch irgendwie klar, dass das so nicht funktioniert. Aber ich meine, auf diese Art und Weise, wie wir das jetzt gerade erfahren, das ist schon echt nochmal anders. Also da habe ich mir auch einfach noch nie Gedanken drüber gemacht, wenn so ein Kind einfach dann immer wieder auch auf das Thema kommt und einfach auch immer wieder darüber spricht und so. Und das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend werden, wie das so in Zukunft sein wird. Und ob er sich da irgendwann mal beruhigt. Wahrscheinlich ein bisschen personenbezogen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so die Leute, mit denen er einfach dann viel zu tun hat, dass man das nochmal anders für sich irgendwie in Welt einwebt, als dann sozusagen so ein Außen. Also dass eben, dass sich dann schon so ein bisschen das entspannen wird. Das denke ich für uns, weil er sich dann einfach dran gewöhnt. Aber dass dann, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es total weggeht und er auch auf die gesamte Welt dann irgendwie so draufblickt, dass das es egal ist. Das funktioniert auch nicht. Denn, also so funktioniert die Welt ja auch ja. Nicht. Ich kann ja nochmal... Also ich habe ihn vor 2 Tagen dann zur Schule gebracht und eingeschult. Es war sehr aufregend. Ich glaube, ich war beinahe aufgeregter als er. Und das ist halt eine Ganztagsschule. Das heißt, die essen da auch Mittag und diese Schule ist sehr ordentlich. Das heißt, sie putzen auch Zähne nach dem Mittagessen. Echt? Oh, okay. Ja. Und quasi das Erste, was ich gesehen habe, ich bin dann in diese Schule gegangen mit ihm. Wir waren halt relativ früh. Es war quasi... noch niemand da oder nur so ein paar verstreute Kinder rannten da rum. Und vor dem Klassenraum ist so ein kleiner Flur, wo die Kinder dann die Jacken hinhängen und die Schuhe ausziehen und so. Sehr plüschig, auch mit Hausschuhen und so. Mm. Und da standen halt auf dem Regal standen so 2 Tabletts und auf dem linken Tablett stand drauf Jungs. Auf dem rechten oder Jungen, auf dem rechten Tablett stand Mädchen. Auf dem linken Tablett waren so blaue Zahnbecher und rote Zahnbecher und grüne Zahnbecher mit Zahnbürsten drin. Und auf dem rechten Tablett waren rosa Zahnbecher. Nur rosa. Total krass. Also echt. Oh, wow. Ich glaube, ich muss das echt nochmal fotografieren. Ja. Und, Entschuldigung, bei sowas, wie soll man denn da irgendwie... ein lockeres Verhältnis zu Geschlecht entwickeln. Ja, vielleicht irgendwie, also ich glaube auch, also ich glaube halt eher, dass es dann an so, wenn wir halt grundsätzlich irgendwie einfach entspannter mit solchen Themen umgehen und irgendwie so Sachen sein lassen und nicht irgendwie so bewerten, also so allen, das ist gut, das darfst du als Junge machen, das ist schlecht, das darfst du als Junge nicht machen, weil das machen nur Mädchen. Und solche Geschichten, das macht ja schon was aus. So. Ich glaube, mehr können wir da auch gar nicht leisten. Das wird wahrscheinlich irgendwie so der Umgang werden. So, ich habe ihm halt auch schon dann gesagt, dass es ja auch eigentlich irgendwie, also wir haben uns dann mal so darüber unterhalten kurz und dann habe ich halt auch gesagt, naja, ich finde ja, ich habe ihm dann erzählt, habe irgendwann mal festgestellt, dass das ja auch total schwierig manchmal auseinanderzuhalten ist, was jetzt Jungs und was jetzt Mädchen machen und dass es ja vielleicht auch eigentlich gar nicht so wichtig ist und dass es ja auch eigentlich blöd ist, wenn man dann Jungs Sachen verbietet oder Mädchen Sachen verbietet, nur weil sie angeblich halt das nicht machen, weil sie ein Junge oder ein Mädchen sind und so. Also so habe ich ihm das halt irgendwie so ein bisschen erklärt, wie ich das sehe. Und habe ihm dann zum Beispiel gesagt, dass es halt zum Beispiel, dass es ja Leute gibt, die behaupten, dass Jungs nicht weinen dürfen zum Beispiel. Und dass ich das auch für totalen Quatsch halte zum Beispiel. Dass Jungs genauso weinen dürfen, warum auch nicht, wenn sie traurig sind, dass sie dann weinen dürfen und solche Sachen. Um das halt nicht nur auf dieses, okay, Mädchen können Jungs Sachen machen, sondern eben auch Jungs dürfen Mädchen Sachen machen. Da dachte ich, okay, pädagogische Maßnahme. nicht nur in eine Richtung funktioniert das, sondern es funktioniert auch in die andere Richtung. Ich fühlte mich auch, als wir gemeinsam dann PlayStation gespielt haben, fühlte ich mich auch sofort als quasi männliche Bezugsperson. Dass ich sofort mein PlayStation-Spielaffen eine rosa Sonnenbrille aufsetzen. Ich konnte gar nicht anders. Deswegen hatte ich die schicke rosa Sonnenbrille bekommen. Deswegen. Ich dachte, ich bin mein gutes Vorbild. Ja, ich habe auch erfahren schon von Joko, das hat er auch schon gesagt, dass er jetzt immer ein super Vorbild sein möchte und immer abwaschen möchte und immer kochen möchte. Genau. Um dem Kleinen zu zeigen, dass das überhaupt nicht geschlechtlich aufgeteilt ist, weil darüber war er auch verwundert am Anfang, dass Joko jetzt kocht. Das fand er irgendwie auch bemerkenswert. Ja. Das kannte er wohl auch noch nicht vorher. Das finde ich ja total super. Dass Joko jetzt immer kocht und abwäscht. Ja. Als ob sich daran jetzt, also ändert sich ja eigentlich gar nichts, bleibt alles so wie bisher. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich auch koche. Ja, und sehr lecker. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch mal nie koche. Das stimmt. Ich kann auch noch darauf hinweisen, dass ich auch koche. Ach, Steff. Und auch abspüle. Und es mich sehr glücklich macht. Echt? Ich habe mich so, wie kann man das ausdrücken, so als so erfüllt gefühlt. Das ist die Natur, die kommt jetzt. Ja, ich habe das sofort gemerkt. Das ist das Alter auch. Sofort. Ja. Nein, ich fand das irgendwie so lustig, dass ich so ein... Die innere Uhr heißt es. Dass ich so einen Hausfrauentag tatsächlich dann auch mal hatte, dass ich irgendwie mit dem Kleinen irgendwie den Tag verbracht habe und irgendwie, ich war mit ihm einkaufen und dann waren wir auf einem Spielplatz. Okay, dass ich jetzt mit ihm Fußball gespielt habe und echt ihn ganz schön alt aussehen habe lassen und St. Pauli gewonnen. Das lass mir mal beiseite. Das hatte Bayern halt gewonnen. Das erste Mal hatte, das sind die Feinheiten. Ach so. Okay. Als wir das erste Mal gespielt hatten, gab es Gleichstand zwischen St. Pauli und Bayern. Und beim zweiten Mal hat St. Pauli sogar gewonnen, aber Bayern war dann beim Elfmeterschießen nochmal stärker. Okay. Also da habe ich dann auf, dann haben wir sozusagen nochmal Torwarttraining für ihn gemacht. Mhm. Er stand im Tor, ich habe geschossen und er hat von 5 Bällen 4 gehalten. Wow. Ja. Und ich habe nicht daneben geschossen bei den 5 Bällen, sondern er hat die auch wirklich irgendwie gehalten. Kann ich nur einen Schluck Wein haben. Ja, der ist im Kühlschrank. Ach, natürlich. Dann können wir auch wohltemperiert. Nochmal feststellen, was für ein Wein das denn wirklich ist. Moselsa-Ruder. Es ist ein Ribana. Ach, das ist doch kein Müller-Thurgau. Wie komme ich denn darauf? Aber er ist wenigstens trocken, auch wenn man es jemand auf dem. Ich habe es auf den ersten Schluck gar nicht so. Kam mir so lieblich vor. Nein, der ist trocken. Das ist ein bisschen süß. Du nimmst auch noch, nehme ich an. Dankeschön. Steff wollte ja auch dringend die erste Weinkönigin Hamburgs werden. Ja. Werfe ich jetzt hier mal kurz ein. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber wir hatten das Thema auch schon mal. Ja. Ich propagiere das immer wieder gerne. Tut mir leid, liebe Hörenden, ich bin auch ein bisschen vergesslich. Es kann sein, dass ich auch manchmal Sachen erzähle, die ich schon mal erzählt habe. Im Zweifel liegt ja auch für die Hörenden ein bisschen Zeit dazwischen. Das ist Stilldemenz. Ach nee, er ist ja schon 7. Stilldemenz. Hast du heimlich irgendwelche komischen Kinderbücher gelesen? Und dann Steff hat hier auch sofort ein Buch über anti-autoritäre Erziehung angeschleppt. Muss ich jetzt mal kurz einsetzen. Das müssen wir dringend so hinlegen, dass wenn die Frau vom Jugendamt kommt, dass sie das sofort sieht. Nein, das verstecke ich natürlich. Das wäre mir zu unangenehm. Ich glaube, das würde sie uns auch nicht abnehmen, obwohl sie weiß. Also, Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass dieses Buch sozusagen zur freien Mitnahme bei mir im Haus auf dem Briefkästen lag und ich es einfach so lustig fand, dass ich es einfach für den Gag mitgenommen habe, weil es einfach so hervorragend gepasst hat, dass in unserem Haus, in dem auch überhaupt gar kein Kind wohnt, so ein Buch dann irgendwie freigesetzt wird. Das kann, lustig. Kann neben die Krise der Männlichkeit ins Regal. Hm. Ich habe auch noch Deutsch als Männersprache. Ah, auch gut. Wir können so eine. Und ich habe auch noch natürlich Favorite. Den Klassiker, Der kleine Unterschied von Alice Schwarzer. Ich habe diesen riesen Emma-Sammelband. Ach, wunderbar. Wir können 20 Jahre oder sowas aufmachen. Wir legen einfach vielleicht alle. Stellen wir die gleich ins Kinderzimmer. Genau, alles. Wir müssen sehr gut auf, darauf achten, dass wir Bücher irgendwie sichtbar dann für das Jugendamt irgendwie. Mhm. Aber Bücher finde ich ja, ich komme mal wieder zurück aufs Thema, Bücher finde ich ja eigentlich auch ein total spannendes Thema. Ne? Also, das finde ich ja zum Beispiel, Marleen hatte gerade noch Bücher geholt für unser neues Kind. Und das sind SpongeBob-Bücher, soweit ich das verstanden habe. Zum Teil ja alles Mögliche, aber auch SpongeBob-Bücher. Und dann hatte sie uns halt erzählt, dass sie in der U-Bahn in das eine reingeguckt hatte. Jetzt musst du mich mal ablösen, weil ich den Titel jetzt vergessen habe. Ich glaube, also es sind halt so verschiedene Geschichten drin. Und die erste Geschichte, die ich halt so aufgeschlagen hatte, hatte halt den Titel Rosa, dick und dumm. Und dann dachte ich, oh Gott, das ist ja schrecklich. Warum habe ich dieses Buch mitgenommen? Das ist ja furchtbar. Ja. Jetzt muss ich mir mal die Geschichte erstmal durchlesen, ob man das irgendwie, ob das pädagogisch wertvoll ist. Sonst malen wir es auch um. Blau, dick und dumm. Aber dick und dumm bleibt immer noch. Ich weiß, das war nur Scherz. Ja, das fand ich auch ganz schön schlimm. Da habe ich mich kurz sehr erschrocken. Und dann habe ich aber schon beim Aussuchen natürlich schon so ein bisschen darauf geachtet, da jetzt nur die Sachen mitzunehmen, die mir erstmal unverfänglich erschienen. Und dann habe ich das erste Buch aufgeschlagen und siehe da gleich Rosa, dick und dumm gelesen. Und dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt SpongeBob, das ist doch irgendwie... Ich dachte, das ist sowas pädagogisch Okayes irgendwie und naja. Hm. Nee, ich glaube, das SpongeBob ist jetzt nicht sonderlich pädagogisch okay. So, das ist einzuordnen auf der Ebene von Simpsons und sowas. Hm. Naja, gut, also ich meine, wir lernen ja noch. Ich meine, das ist ja wirklich eine sehr lustige Situation, weil wir jetzt wirklich komplett aus der Kalten in diese Situation reingeworfen wurden, uns quasi nicht vorbereiten konnten. Und jetzt im Schnelldurchlauf plötzlich alles machen müssen. Wir müssen uns irgendwelche Sachen überlegen, wie wir mit bestimmten Sachen umgehen. Wir müssen uns irgendwie Regeln überlegen. Wir müssen alles quasi im Schnelldurchlauf absprechen und möglichst eben so, dass da nicht zu viel Verwirrung für dieses Kind entsteht dabei. Und ach Gott, das ist alles so aufregend und so viel. Und Nutella, ja. Irgendwelche Fußball-Sammel-Klebbilder, nein. Zum Beispiel. Darf es Fleisch essen oder nicht? Wir haben uns schon auf Ja geeinigt. Nur zur Beruhigung. Es mag keine Sojawürstchen. Nein. Wir haben es versucht, er mag es nicht. Wir haben gedacht, wir könnten ihm die unterjubeln, aber er hat sofort gemerkt. Ja. Die schmecken komisch. Immerhin will er Schoko-Sojamilch essen. Ja, das ist aber auch so unschlagbar lecker, das Zeug. Außerdem ist es Kakao. Er würde alles trinken, was Kakao heißt, auch wenn es blöd schmeckt. Ja, einfach nur, weil es Kakao ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Bei den Würstchen hat er sich ja auch nicht davon irritieren lassen. Ja. Oder einlullen lassen, müsste man dann ja eher sagen. Da hat es auch nicht gereicht, dass es aussieht wie Würstchen. Na, jedenfalls sehe ich mich schon, ich sehe schon meine Zukunft irgendwie im Abchecken von Kinderbüchern so schön feministisch, nicht rassistisch. Ach, ich freue mich schon. Das ist gar nicht so leicht. Also gerade auch so bei diesen ganzen Filmen. Boah, ja, das heißt, wir hatten mit denen zusammen Madagaskar 2 geguckt. Furchtbar. Echt, echt krass. Rassistisch ohne Ende. Das wussten wir aber sexistisch. Schon. Sexistisch auch, ja. Das wussten wir allerdings auch schon vorher. Das wurde uns schon von einem Freund erzählt. Ich weiß gar nicht genau, wer von euch dabei war. Mir wurde das auf jeden Fall erzählt. Von meinem Mitbewohner wahrscheinlich. Nee, nicht von dem Freund von der Mitbewohner. Ja. Der hatte das erzählt, dass es diese eine Szene gibt, wo so ein Lobgesang auf den fülligen Körperbau betrieben wird und dass das halt aber eigentlich so das einzige Nicht-Normative gewesen ist an diesem ganzen Film und dass es sonst halt einfach total krass rassistisch gewesen ist und dass eigentlich die lustigste Stelle die Geschichte mit den Gewerkschaften ist. Mhm. Wo es halt irgendwie, wo halt so eine Gewerkschaftsszene irgendwie dargestellt wird. So. Und da, von daher wusste ich schon grob, was auf mich zukommt. Als ich dann den auch mir noch nicht bekannten Madagaskar 2 angefangen habe zu gucken. Und das wird, also eigentlich müsste man ja die Filme immer vorgucken, das geht ja eigentlich gar nicht anders. Ja, echt. Also ich war bei dem echt, ich fand den überhaupt nicht witzig. Ah doch, die Gewerkschaftsszene war schon lustig. Ja, aber das war so wenig. Also klar waren irgendwie lustige Sachen dabei, aber ich konnte mich echt beim Gucken nicht, also ich konnte einfach irgendwie nicht abschalten von diesem Gedanken irgendwie, oh Mann, das geht einfach irgendwie nicht, das könnt ihr jetzt nicht erzählen. Und jetzt kommt irgendwie diese Löwengeschichte und dann kommt diese Touri-Führer-Geschichte und es ist alles irgendwie so, oh nee. Ja, das war echt krass. Tja, müssen wir uns jetzt überlegen, ob wir Filme immer vorgucken. Ich habe ja heute schon wohlweislich nur die Filme die auch schon altersentsprechend sind, irgendwie mitgenommen. Da waren auch noch ein paar dabei, die habe ich da gelassen. Und eigentlich müsste man die jetzt irgendwie vorgucken, oder? Ja, oder ich meine, das Internet ist dein Freund. Ja. Da gibt es garantiert, da haben sich Leute garantiert auch schon Gedanken drüber gemacht oder irgendwie oder halt drüber reden. Geschrieben. Oder halt irgendwie danach sagen, so, ah, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Oder? Medienkompetenz. Ach, gerade den Chaos Radio Express Podcast über Medienkompetenz gehört. Allerdings bin ich mehrfach dabei eingeschlafen. Ich muss dazu sagen, dass ich das ja immer zum Einschlafen höre und deswegen das jetzt nicht so verwunderlich ist, dass ich dabei eingeschlafen bin. Aber da musste ich auch sehr lachen, als ich dann gedacht habe, ach Mensch, guck mal, hier ein aktueller Podcast zum Thema Medienkompetenz, den höre ich mir gleich mal an. Das finde ich ja wirklich ein auch sehr wichtiges Thema, weil irgendwann wird es natürlich auch um sowas wie Computernutzung gehen und Internetnutzung und das ist ja in dem Alter schon durchaus ein Thema. Das wird nochmal sehr interessant. Und ich bin ja auch gerade im Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch nochmal versuche, diesen alten iMac, der bei mir rumsteht, irgendwie vielleicht fit zu machen. Ja. Damit das Kind wenigstens einen Mac hat. Wenigstens etwas. Ja, oder ich meine, gerade dadurch, dass wir alle irgendwie auch wir machen Technik einfach, und Computerspiel und also irgendwie auch irgendwie sehr positiv dem Ganzen übereingestellt sind, ist ja auch klar, dass es nicht auf irgendwie irgendwas hinausläuft, was dann irgendwie so ein komplettes Verbot oder sowas ist, von dafür ist er noch nicht alt genug, sondern das ist ja immer so, die Kunst ist dann was Okayes rauszusuchen, was zu finden oder es halt einfach den halt nicht alleine irgendwie ewig rumdaddeln zu lassen oder sowas. Ja. Der Kleine ist natürlich auch Digital Native, ne? Aber sowas von. Ich muss mal ganz kurz, ich erinnere mich noch, als der noch kleiner war, da gab es einmal so eine geile Szene, als wir bei Marlenes Mutter waren und er da halt auch war und es war irgendeine Festivität oder sowas und irgendeine Person hat, da war er noch wirklich viel kleiner, hat mit einer alten Spiegelreflexkamera ein Foto gemacht. Von ihm? Nee, das war keine Spiegelreflexkamera, halt das war einfach so eine blöde Kleinbildkamera. Ja. Jedenfalls mit Film drin. Und er, also Foto von ihm gemacht und er meinte, zeig mal. Das fand ich total super. Und meinte dann halt irgendwie, dass er das Bild gerne sehen wollte. Ja, das war wirklich sehr lustig. Also, er wusste kaum, was ein Foto ist. Und aber man kann es sich halt sofort angucken. Genau, er wusste schon, dass man es sofort angucken kann. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, und er kann sich problemlos, ohne wirklich lesen zu können, durch irgendwelche Menüführungen und sowas durchbewegen bei Nintendo DS-Spielen und sowas. Das habe ich auch schon bei anderen Kindern festgestellt. Das fand ich schon, also ich hatte schon mal so eine Situation, da habe ich auf die Tochter von einer Freundin aufgepasst, da war die auch noch lange vor Schulzeit, da war die vielleicht auch so 5 oder so. Und da ging es darum, eben irgendein Spiel zu spielen am Computer. Und dann hat die sich da wirklich in einem Affenzahn irgendwie durch die Menüs durchgeklickt und es war einfach klar, dass sie das nicht lesen kann. Und das war jetzt einfach nicht irgendeine Konsole, denn das war ein Rechner mit Windows drauf und sie wusste genau, wo sie sich wohin navigieren muss und wie sie wohin klicken muss, damit sie dieses Spiel zum Laufen kriegt und an die Stelle wiederkommt, wo sie das letzte Mal gespielt hat. Und ich fand es so baff. Also von daher war ich jetzt bei diesem komplett auf Englisch geschalteten mit wirklich relativ komplexen Menüs Spiel nicht ganz so überrascht, aber ich fand es schon wieder auch faszinierend, wie das funktioniert bei Kindern, ja, dass die sich das einfach so merken, so die Pfade und das einfach so über so, naja, so ein bisschen fotografisch gedächtnismäßig irgendwie einfach merken, wo man irgendwie was machen muss, damit man an die Stelle kommt, und das ist echt irre. So, das ist ziemlich echt ja, da war ich echt total beeindruckt von, wie das funktioniert, ja, das, also mein, klar, es ist, ich stelle mir das halt vor, dass es halt so funktioniert, dass man halt sich das über, okay, das sieht dann so aus und das, dann muss man das machen, und wenn es so aussieht, dann muss man das machen, und dann sind das aber wirklich 5, 6, 7 Schritte, bis man dann tatsächlich am Ziel ist, und dann ist man halt da, wo man hin will. Das fand ich schon echt ziemlich irre. Da kann ich irgendwie noch einen kleinen Exkurs machen, wie ich es so gerne tue. von einem Artikel, den ich irgendwann mal in der von mir sehr heißgeliebten Konrad gelesen habe. Ich war ja irgendwie großer Konrad-Fan. Das war mal so eine Zeitschrift, die der Stern so Ende der 90er, Anfang der 2000er rausgebracht hat. Ich muss kurz den Geeks unter den Hörenden irgendwie von Props zu irgendwie erhaschen, erwähnen, dass ich sämtliche Ausgaben besitze von dieser Zeitung. Die kam alle 2 Monate raus und ich habe die gefressen. Ich fand die ganz toll. Das ist halt so eine Zeitschrift da, die hieß halt Der Mensch im digitalen Zeitalter. Und da ging es halt um so, naja, um halt so die neuen Medien und um Internet und Computer, aber eben alles eben nicht so auf so einer technischen, sondern eher auf so einer soziokulturellen Ebene, sage ich jetzt mal. Und da gab es einen Artikel ist natürlich alles sehr zweifelhaft, das schicke ich schon mal voraus, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich ihn sehr faszinierend damals fand. Das ist jetzt also 10 Jahre her ungefähr, dass ich den gelesen habe. Ich glaube, es war Delhi. Neu-Delhi ist es dann, ne? Ist das Neu-Delhi in Indien? Ich glaube, ne? Neu-Delhi. So Viertel, wo halt ganz arme Leute wohnen und Viertel, wo sehr reiche Leute wohnen, so sehr doll aneinander grenzen. Also wirklich quasi nur von einer Mauer getrennt halt zum Teil. Also Slums mit irgendwelchen Upper-Class-Vierteln. Und dann gab es irgendwie so ein Projekt von so einer Softwarefirma. Ne, wir erinnern uns, das war ja auch so Anfang der 2000er, Ende der 90er so ein Thema. So die Inder, die da irgendwie so super gut irgendwie in Computer sind und so. Ne? So, das war so diese Zeit, in der auch dieser Artikel erschienen ist. Ja, ja. Und da haben die das gab halt so eine Softwarefirma in Delhi, die halt tatsächlich so ein Grundstück hatten, was halt direkt an so einen Slum gegrenzt hat. Und wo halt die Rate der Leute, die nicht lesen können, sehr hoch war. Und die hatten irgendwie so ein Terminal da aufgestellt. So, der halt, wo halt tatsächlich irgendwie, also ein Internetzugang, wo halt nur so ein quasi so ein Rechner, so ein internetfähiger Rechner mit einer Maus, also ohne Tastatur, ohne alles, nur Maus und Bildschirm sozusagen von den Kids halt oder von den Leuten halt dort zugänglich, also dass sie halt irgendwie da rangekommen sind und haben dann quasi beobachtet, was passiert. Ja, ja. Und das ist halt tatsächlich, also ich meine, abgesehen von den ganzen zweifelhaften Geschichten drumherum, irgendwie fand ich es damals tatsächlich sehr faszinierend, dass dann halt so beschrieben wurde, weil das halt genau das ist, was ich halt auch irgendwie letztendlich jetzt bei den Kids halt jetzt auch, und dass halt die Kids eben ohne lesen zu können, eben in allen möglichen Umständen offensichtlich sich einfach wahnsinnig schnell irgendwie in so technische Zusammenhänge irgendwie eindenken können. Und also da war dann so das Beispiel, dass halt irgendwie die halt also wirklich ohne Tastatur innerhalb von Minuten rausbekommen haben, wie man so sich aus dem Internet Hintergrundbilder irgendwie runterladen kann und den Hintergrund von dem Desktop irgendwie ändern kann und solche Sachen. Und halt alles nur, also dieses ganze Link-System, also ohne irgendwie eine URL jemals einzugeben, halt irgendwie sich halt auf benötigte Informationen irgendwie dann irgendwie oder da halt irgendwo hinzukommen und irgendwie Spieleseiten, ist halt total schnell gegangen und so. Ja, und natürlich ist dieses ganze, wir gucken jetzt mal den Affen zu, wie sie irgendwie da klarkommen mit, dieser ganze Hintergrund ist natürlich irgendwie mehr als fragwürdig und extrem schwierig. Aber lustigerweise musste ich tatsächlich, als ich damals diese Tochter von dieser Freundin betreut habe, auch daran denken, dass es, also hat es mich halt an diesen Artikel erinnert, weil es halt, weil ich es schon irgendwie faszinierend finde, wie Kids das machen. Also wie halt irgendwie Kids so ohne dieses ganze technische Verständnis, was wir so gelernt haben, so das sind Ordner und das sind Dateien und das ist das Internet und bla bla bla bla bla irgendwie, mit so einer total intuitiven Art und Weise da irgendwie. Also in diesem Artikel ging es auch um Kinder, ne? Von daher ist es irgendwie, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Leute, die in Slums wohnen, mit Kindern gleichsetzen, sondern es ging in diesem Artikel auch um Kinder. Das finde ich schon irgendwie spannend, so, weil ja, weil ich natürlich irgendwie total technikfasziniert bin und deswegen ja, halt sowas interessant finde, wie so Zugänge sind und wie Sachen begreifbar sind und so, ohne dieses technische Gerüst oder dieses Verständnisgerüst, was wir ja mehr so in unserer Generation so beigebracht gekriegt haben, wie das eben einfach auch ohne funktioniert. Wir haben noch eine Frage gar nicht diskutiert, und zwar, welche Programmiersprache soll er denn als erstes lernen? Tja, ich habe ja schon das angeboten, mit ihm zu löten. Ah, ja, ja. Cool. Ja, wobei ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher bin, ob das das Richtige ist. Ob so das, dass ja, so das Richtige ist. Aber er scheint mathematisch recht begabt zu sein, oh, ja, oder so logisch. Auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass dass das Bayern München Phantom ein bisschen durch das Star Wars Phantom aufgehoben wird. Also Star Wars ist jetzt wirklich eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Für so ein Kind. Also es gibt Schlimmeres. Oder? Ja, nur dass halt auch der Film dann so eben was so Kampfszenenlastigkeit angeht. Naja. Schon schade, aber es ist auf jeden Fall sehr kultig. Ich finde das auch immer sehr schön. Also meine kleine Schwester zum Beispiel, die ist irgendwie auch jetzt seit einiger Zeit war so in so einem James-Bond-Kult irgendwie. Die hat wahrscheinlich 10-mal mehr James-Bond-Filme gesehen als ich, weil die alle mal auf irgendeinem, was weiß ich, Kabel 1 oder sowas irgendwie wiederholt wurden. Halt auch so die ganz alten. Und das ist ja auch irgendwie was sehr Kultiges ist, was ich jetzt einer 17-Jährigen, ich weiß gar nicht, ob sie damals wahrscheinlich sogar noch 16-Jährigen irgendwie so, wo ich jetzt nicht so direkt drauf gekommen wäre, dass sie sich da so ein Kultding irgendwie draus erschließt. Ach ja, ich finde auch irgendwie so, ich meine, es geht ja nicht darum irgendwie, also meiner Meinung nach geht es ja nicht darum, Kinder jetzt irgendwie fernzuhalten von sämtlichen Gewaltgeschichten. Das ist ja auch immer so, dass man muss es ja immer mehr so kontextabhängig sehen. Ne? Also, ich meine, es ist ja irgendwie auch ein bisschen Augenwischerei, einfach so sämtliche Auseinandersetzungen von so einem Kind fernzuhalten und da nicht in so eine piesige, anti-autoritäre, alles ist total gewaltfrei Erziehung irgendwie reinzurutschen. Davon halte ich halt auch einfach total wenig. So, ich halte das auch für naiv, dann so ein Kind irgendwie da so komplett fernzuhalten von Auseinandersetzungen und ich kabbeln und irgendwie Räuber und Gendarm spielen und irgendwie dann eben auch sich irgendwelche Lichtschwertkämpfe anzugucken, finde ich halt, finde ich da tatsächlich nicht so problematisch wie, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn es halt so um, also ich glaube, mir geht es dann tatsächlich darum, eher rauszukriegen, okay, wo hört sozusagen das Abstraktionsvermögen auf? Ne? Also an welchen Stellen ist halt dann für so ein Kind nicht mehr auseinander, also geht es dann so in so dieses reale Weltding rein und es ist eben nicht irgendwie da in dieser Kiste drin und sondern es ist halt irgendwie in der echten Welt dann auch so. Ich glaube, da muss man, glaube ich, eher so gucken, dass man da so die Grenze findet oder die Balance oder so. Sage ich jetzt mal so völlig ahnungslos von jeglicher Kindererziehung. Ich glaube schon, ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich finde es zum Beispiel spannend, dass er so die Geschichte, wie unsere kleine Katze dann so aus diesem Stall irgendwie ausgebrochen ist und dann kam der Fuchs und mit ihren Geschwistern und dann wurden die Geschwister gefressen. Die findet er, glaube ich, viel, viel schlimmer als diese Geschichte, wo dann irgendwie bei Star Wars irgendwer zweigeteilt wird oder sowas. Das erzählt er halt einfach so. Und ich sitze da so um Himmels Willen. Ja, aber das wird irgendwie durchgetrennt, okay, alles klar. Aber dann kommt halt die Geschichte mit der Katze und das ist dann so total schrecklich. Und das ist dann. Ja, es ist halt real. Ja. Also ich meine, er kennt die Katze und er weiß halt, okay, die hatte halt Geschwister. Und das ist halt genau das Ding. Das ist ja letztendlich bei mir in der Kindheit nicht anders gewesen. Ich meine, ich muss jetzt irgendwie, um jetzt mal ganz tief in der Klischeekiste zu krabbeln, jedes Grimms-Märchen ist einfach super grausam. Ja? Mhm. Und da werden irgendwelche Leute gefressen und da werden irgendwelche Leute gevierteilt und da werden irgendwelche Leute eingesperrt über 100 Jahre irgendwo und so. Also ich meine, das sind ja alles total grausame Geschichten. Es ist halt einfach abstrakt und hat einfach nichts mit dem eigenen Leben zu tun. Es ist halt eine Geschichte. Sie gehört halt dazu. Und wer weiß, vielleicht taugt es ja auch irgendwie zum Aggressionsabbau. Mhm. Ja. Plus, dass er eben ja auch schon eben die Darstellung kennt. Also so, dass ja klar ist, dass er auch schon Filme und irgendwelche Computerspiele oder sowas ja durchaus auch schon gesehen hat und mitbekommen hat. So, dass es auch einfach total unsinnig wäre, das jetzt irgendwie zu versuchen, irgendwie so krass zu minimieren oder so runterzuschrauben. Oder es also so komplett zu ignorieren, was er eh schon irgendwie kennt und das eben, wie Marlene schon sagte, das nicht eher irgendwie einzubetten. Oder aufzufangen oder so. Da haben wir wieder das Gesamtpaket. Ja, das ist unser schon siebenjähriges erzogen wie etwas älter Gesamtpaket. Aber es ist schon lustig. Also so bei mir, was ich denke mir dann, oder ich habe dann ehrlich auch schon gedacht, so was, warum nehme ich das jetzt irgendwie so ernst oder so für voll oder mache mir da nicht nochmal ein eigenes Bild draus, was so diese Spiele für die PlayStation eben angeht, was so diese Altersempfehlungen angeht und sowas, wo irgendwie klar ist so, ja, dass es eben vielleicht dann eben doch nicht so krass zu werten ist oder dann eben doch nicht immer bedeutet, dass es alles überhaupt nicht geht, sondern es ja auch nochmal zu hinterfragen ist, irgendwie nach welchen Maßstäben eigentlich zum Beispiel diese Altersempfehlung ausgegeben werden und wie damit umzugehen ist. Also so klar, es erleichtert ja auch mir irgendwie Auswahl und natürlich würde ich irgendwie von mir aus nicht, also ich würde von mir aus nicht zu Produkten greifen, die irgendwie so deutlich drüber sind von der Altersempfehlung her, aber wenn es jetzt nun doch schon sowas gibt oder so etwas vorhanden ist, dann lohnt es sich ja durchaus irgendwie nochmal drauf zu gucken. Aber ich habe so gemerkt, so, dass es erstens ja auch nur eigentlich eine Empfehlung ist, was da drauf steht, was so diese Altersbegrenzung angeht. Und dass das ja auch einfach mal irgendwelchen Normvorstellungen entspricht, nachdem das irgendwie bewertet wird. Und dann wiederum irgendwie mit der Entwicklung von einem individuellen Kind dann ja auch einfach vielleicht gar nicht so zusammengehen muss oder so. Also das fand ich irgendwie so ganz spannend, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass jetzt, also das so, dass ich halt ganz unhinterfragt irgendwie sofort irgendwie so, nein, das geht auf keinen Fall. So, dass so ganz klar irgendwie für mich hatte, dass das auf keinen Fall geht. So. Dass er Spiele spielt, die nicht für sein Alter sind. Ja, genau. Das fand ich schon sehr spannend. Also so bei. Man ist da auch schon so erzogen worden von der Gesellschaft, ohne jemals vorher sich damit ernsthaft auseinandersetzen zu müssen. Ja, klappt man schon, auch alles nach. Hat man schon so Ideen davon, was geht und was nicht geht. Das finde ich schon sehr lustig. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns da wirklich ernsthaft, also mal so ganz konkret schon mal irgendwie wirklich mal drüber Gedanken gemacht hätten vorher. Das ist schon sehr interessant, wie man da doch ganz schön doll auch auf so allgemein Plätze zurückgreift an Ideen, was geht und was nicht geht. So. Also was Offline-Spiele angeht, also sowas wie Brettspiele oder Kartenspiele, da nehme ich das eben für voll, beziehungsweise würde mich dann schon, klar, ob es jetzt irgendwie plus 1-2 Jahre ist, was da empfohlen wird an Alter, da würde ich es dann eher nochmal ausprobieren. Aber einfach um zu vermeiden, dass es irgendwie total frustrierend ist und dass es irgendwie viel zu komplex ist oder so, würde ich das halt dann schon vermeiden. Ja, aber das ist dann halt ein anderes Kriterium. Das ist ja schon eigentlich ganz interessant, ne? Das ist ja irgendwie, jetzt kommen wir ja schon, was ja schon fast Nerds, was wir hier machen. Also das finde ich ja wirklich ganz interessant, weil warum setzen wir andere Maßstäbe bei Computerspielen, was Altersangaben angeht, als bei zum Beispiel Brettspielen? Hm. Also das ist ja schon. Also ich setze da eigentlich keine anderen Maßstäbe. Naja, also es sind ja schon andere Gründe. Also das eine ist halt eher so dieses, oh, da könnte was Gefährliches für das Kind dabei sein. Nee, plus Komplexität. Also auch Komplexität, ja. Also ich glaube, für mich zählt bei so Computerspielen, die halt irgendwie ab 12 zum Beispiel sind, wie das hier ist, denke ich, es bringt halt einfach nichts, weil er wahrscheinlich die Komplexität des Spiels einfach nicht begreifen wird oder da einfach ganz viel verloren geht und dann bringt es halt irgendwie nichts. Naja, weil auch bei so Brettspielen ist es ja so, dass man dann ja Sachen einfach anders wahrnimmt, wenn man jünger ist. Und dann eben Regeln missachtet, die da eigentlich dazugehören oder eben anders spielt oder solche Sachen. Oder es im Zweifelsfall sogar langweilig findet, wenn es dann irgendwie einfach nicht dem eigenen Erfassungsvermögen irgendwie entspricht. Während ich ja schon finde, dass so bei Computerspielen und auch bei Filmen irgendwie dann eher immer so dieses Ding mitschwingt von, oh, das könnte die Seele schädigen. Also zu eurer Beruhigung, er hat mir gerade erst gesagt, dass er einige von seinen Spielen sowieso eigentlich gar nicht mag. Die hat er sich auch gar nicht gewünscht. Ich hoffe, es geht um die ab 12. Hoffentlich. Wir haben hier kurz einen ganz flauschigen Cat-Content hier in der Küche. Ja, die kann sich ja jetzt auch raustrauen. Ja. Sie ist ja jetzt schon ein bisschen länger ruhig. Obwohl, nein, das stimmt nicht. Sie ist es schon. Also man muss ja sagen, also sie hat sich tatsächlich schon ein bisschen an die Situation gewöhnt. Ja, was so Komplexität angeht, da würde ich zum Beispiel Zelda, würde ich halt sagen, das ist absolut nichts für ihn, weil er da nichts hat. Also und das ist ja irgendwie relativ harmlos. Also da kommen ja, also so das ist. Vor den Mumien habe ich immer ganz so Angst. Das ist irgendwie gezeichnet oder es ist zumindest irgendwie so, es ist ja irgendwie sehr unschuldig sozusagen gestaltet. Aber da ist ganz klar, dass so die Komplexität bzw. der Anspruch irgendwie zu lesen und ganz bestimmten Handlungsabläufen oder Aufträgen irgendwie zu folgen, so Aufgaben zu befolgen und sowas. Da würde ich zum Beispiel sagen, so nee. Aber das ist eine andere Ebene. Aber die Grausamkeit, ich messe es jetzt einfach mal an Grausamkeit. Das kann natürlich irgendwie auch noch andere Linien von Sexismus, Rassismus oder sowas eben auch sein in Spielen. Dass ich das schon als geballter empfinde. Erstmal in irgendwelchen Videospielen als jetzt bei Brettspielen. Wobei das natürlich auch unterschwellig irgendwie da drin vorkommen kann. Und wiederum aber auf dieser Grausamkeitsebene ja genauso viel auch abverlangt wird von einem Kind. Also so ganz, also so, dass man so drauf getrimmt wird, mit dem Scheitern klarzukommen. Dass man irgendwie so, das Scheitern ist ja dann irgendwie wichtiger Bestandteil von so einem Spiel, dass man versagt und dann scheitert und man wird, oder wenn man wird bestraft und so, dass man damit so, dass irgendwie bei ganz vielen Spielen ja so Sinn der Sache ist, dass man das irgendwie aushalten muss. Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel. Das ist so ganz, und das kann ja genauso grausam sein. Also das kann ja irgendwie, das hat mich als Kind auch traurig gemacht, wenn ich irgendwie verloren habe oder dann ständig rausgeworfen wurde oder sowas. Und klar, also so auf der Ebene, warum sollte das dann weniger, also wo ist dann der Maßstab für was jetzt wirklich grausam? Also ich habe ja zu den Kindern gehört, die wütend das Brettspiel durch die Gegend gepfeffert haben, wenn sie verloren haben. Das ist echt, dann habe ich auch gedacht, oh Mann, das ist echt hart auch, ne? Für so Erwachsene, wenn die dann mit so einem Kind spielen und das ist dann so wütend darüber, dass es verliert, dass es dann einfach alles wegschmeißt, ja. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass ich genau so gewesen bin und ich zitter schon innerlich davor. Weil plötzlich muss man eventuell mit solchen Situationen umgehen, ja. Das ist schon sehr interessant. Also dass Spiele immer so auf dieses, dass eine Person verliert, irgendwie ausgelegt sind. Und vielleicht ist das... Wir sind kooperative Spiele. Vielleicht ist das dann bei Videospielen auch nochmal anders. Also vielleicht wird man dann... Luke, unser Hippie-Kind. Da verliert man zwar auch immer so stellenweise, aber vielleicht ist es so dieses, man ist erstens vielleicht auch eher alleine und kann es dann nochmal probieren. Vielleicht wird es irgendwie nochmal anders dadurch aufgehoben, dass es nicht so dieses gegen, oder dass man so gegen reale Menschen verliert. Und das ist nochmal was anderes, ist in so einem Spiel zu verlieren, dass man einfach weiß, man muss es halt einfach nochmal probieren. Genau, man kann gleich nochmal, ich glaube, das ist der Unterschied, dass das in Computerspielen angelegte Leben verlieren oder im Zweifelsfall auch das Spiel verlieren eben im Zweifelsfall nur bedeutet, man kann es einfach nochmal probieren. Ja. Dass man sich dann kurz so, oh, das ist halt eher so dieses, oh, Moment, so scheiße, irgendwie... Ich hätte es was geschafft, Ding, aber vielleicht bei Brettspiel, das ist irgendwie, ist da nochmal ein anderer gesellschaftlicher Druck oder sowas. Das ist schon spannend. Trotzdem finde ich das, finde ich jetzt einfach mal so, dass irgendwie mal so einen krassen Vergleich, irgendwie Ego-Shooter oder sowas, damit möchte ich irgendwie ein kleines Kind noch nicht irgendwie konfrontieren und sehe es auch nicht in meiner Aufgabe, zumindest in dem Alter, dann damit schon ganz medienkompetent umzugehen. Das kann man gerne mal später machen, aber nicht jetzt. Ich habe ja mal ein ganz, ganz tolles Eco-Shooter-Spiel für Kinder gespielt. Ne? Muss ich ja mal erzählen. Das war wirklich super. Also ne, klassische Ego-Shooter-Perspektive. Ne? Man läuft halt durch so Gänge. Es war halt so eine quietschbunte Welt. Und es gab halt wirklich extrem niedliche Monster. Und man musste sie mit so Fangnetzen einfangen. Das war halt das Ego-Shooter-Ding, dass man halt so Fangnetze. Die so mit Fangnetzen halt einfangen musste und es war nichts weiter passiert. Aber es war halt genau diese Geschichte, so Gänge und auch völlig simpel, so Quake-mäßig irgendwie. Und man konnte dann auch noch zwischen verschiedenen Fangnetzarten oder verschiedenen, aber alles so voll antigewaltmäßig irgendwie, die waren dann halt erstmal, also ne, da ist irgendwie nichts gesplattert, nichts gespritzt irgendwie, sondern es ging halt darum, halt möglichst viele Monster einzufangen. So. Das fand ich damals, als ich das gespielt habe, schon sehr lustig. Ich weiß leider nicht mehr, was das gewesen ist, aber es war, fand ich sehr interessant, weil das ja wirklich auch so Ego-Shooter, das war also ganz klassisch, ne? War das halt sehr neu und fand ich irgendwie auch ziemlich gut, weil das Spielprinzip an sich, durch irgendwelche Gänge zu laufen und so, ist ja erstmal, und da eben aus dieser Perspektive heraus halt irgendwie irgendwelchen Monstern aufzulauern und dann da irgendwie was mitzumachen, ist ja jetzt erstmal nicht so weiter wild. Was da dran hängt, ist natürlich immer dieses Sniper-mäßige Abknallen und so, und da denke ich halt auch, na gut, das muss man irgendwie mit so einem Kind irgendwie, dass da irgendwie Blut durch die Gegend spritzt und so, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das, mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal finde. Aber noch so als ein weiteres Beispiel, so dieses diese Kinderspiele für die PlayStation, von denen wir jetzt irgendwie schon mal zwei ausprobiert haben, da finde ich das total krass, dass, also es handelt sich eben um so Spiele, die man irgendwie bis zu 4 Leuten irgendwie gegeneinander machen, spielen kann. Man ist entweder irgendwie lustig aussehende Monster oder mal Affen irgendwie, die irgendwie gegeneinander, die konkurrieren in verschiedenen Disziplinen und irgendwelchen lustigen kleinen Spielchen. Und dass dann die ganze Zeit, also wirklich zu 90%, immer auf die Person, die am wenigsten Punkte hat, dass sie so gedisst wird. Mhm. Also dass immer so, was ist los? Schläfst du irgendwie? Ist letzter. Also so, dass es immer die ganze Zeit irgendwie so, dass es selten kommt. Also so zwischendurch wird dann noch so die erste Person, die Person, die den ersten Platz gerade inne hat, irgendwie genannt, aber sonst immer auf die letzte Person. Mhm. Und das finde ich einfach so auch das so demotivierend. Ja. Also ich finde das wirklich, jedes Mal, wenn dann irgendwie diese Kommentare kommen, tut mir das innerlich weh, wenn das irgendwie so gesagt wird, weil ich es einfach so unnötig finde, das da immer so drauf rumzureiten. Total komisch. Ja, zumal dann ja auch blöderweise wir ja auch irgendwie besser sind, ne? Meistens jedenfalls. Und dann hat man da so ein Kind, was extrem schlecht damit umgehen kann. Und das ja auch einfach nicht kompensieren kann, erstmal so hinten zu sein. Und man will dann natürlich aber auch nicht in diesen Modus verfallen, jetzt immer absichtlich schlecht zu spielen oder so. Das, und da finde ich auch voll blöd irgendwie. Da habe ich auch gedacht, das muss doch echt nicht sein. Also nicht nur auf der Suche nach kompetenten Büchern, sondern auch auf der Suche nach kompetenten Computerspielen. Wir sind für Ratschläge wirklich dankbar. Wir haben hier plötzlich so ein Kind. Das kann sich noch nicht selbst beschäftigen. Ja, stimmt. Das ist auch sehr, sehr spannend, was so Selbstbeschäftigungs... Also so Sachen, die für mich auch total selbstverständlich sind, weil ich sie selber als Kind oder auch bei anderen Kindern irgendwie gesehen habe. Was auch kriecht schon wieder in den Kühlschrank. Um was zu essen zu finden. Auf der Suche nach Nahrung kriecht er in den Kühlschrank. Ach, ja. Pudding. ja, genau, selbstbeschäftigen. Das irgendwie ist für mich so selbstverständlich, ist, dass Kinder irgendwie für sich selbst so im in ihrem Zimmer irgendwie dann so vor sich hin kramen. Du machst jetzt die Glückssterne auf. Mhm. Aber die sind doch für das Kind. Wir können die doch morgen nochmal kaufen. Na gut. Kannst du ja schon mal testen. Vielleicht sind sie auch gar nicht gut. Genau. Wenn Joke jetzt sagt, dass sie gar nicht gut sind, dann glaube ich dir kein Wort. Die sind gar nicht gut. Genau. Wie schmecken sie? Gar nicht gut. Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist nichts für ihn. Nein, wirklich. Es wird ja angebraten und es gibt Ketchup dazu. Na dann vielleicht. Das hat bei den Kürbispommes auch schon nicht funktioniert. Mhm. Aber die waren auch matschig. Die waren matschig, ja. Ja. Also genau, selbstbeschäftigen. Ob unsere Hörenden wohl schon eingeschlafen sind? Ach Quatsch. Die sitzen die ganze Zeit irgendwo rum oder laufen durch die Gegend und denken, krass, Kind, krass. ja, auf jeden Fall Selbstverständlichkeiten, auch was so automatisch, also so, dass so Kinder sich nicht automatisch auch einfach selbst beschäftigen und irgendwie... Ich meine, klar, er hat jetzt auch nicht so viel Zeug da, er hat nicht so viel Kram da irgendwie, mit dem er jetzt groß irgendwie rumwerkeln kann, so irgendwas. Das gehört ja auch dazu, man braucht ja irgendwie schon eine Auswahl an Dingen, um sich dann irgendwie auch mal einfach aufs Bett zu setzen oder auf den Boden zu setzen und dann irgendwas zu spielen oder so oder irgendwas zu machen. So, ich glaube schon, dass es auch eine Frage von Angebot ist bei ihm, aber eben auch von Gewöhnung, dass er es vielleicht auch gar nicht so gewöhnt ist. Er kennt keine Lego. Und er kennt keine Sendung mit der Maus. Ja, erschütternd. Erschütternd. Stellt euch das mal vor. Ein Kind, das nicht die Sendung mit der Maus kennt. Das müssen wir dringend ändern. Mhm. Mhm. Ja. Hoffentlich mag er Lego. Ja, hoffentlich. Oh Gott, Lego. Überall verteilt. Ich sehe und wenn man irgendwo saugt, morgens, klack, klack, klack, klack, klack. Morgens drauf schon wieder eins. Genau so. Au. Katzen essen dann Lego. Nein. Haps, haps. Das Kind steckt sich Lego in die Nase. Ich glaube, dafür ist es schon zu alt. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir bestimmte Sachen jetzt schon so ein bisschen übersprungen haben. Das ist schon praktisch. Kann auch schon reden. Das ist wirklich praktisch. Und das ist ziemlich schlau auch. Schon ziemlich. Ja, man kann sich schon richtig. Ja, man kann schon so auf Metaebene mit ihm reden. Er versteht sogar Ironie. Ja. Ja. Das ist sehr praktisch. Ich habe mich nämlich auch schon häufiger ertappt, dass ich irgendwie auch sehr ironische Sachen zu ihm gesagt habe, wo ich mir auch nicht, bis jetzt auch nicht sicher bin, wie sie bei ihm angekommen sind. Also, dass ich dann schon ziemlich schnell gemerkt habe, so, oh, da muss ich schon aufpassen, irgendwie bei manchen Sachen, wie ich mit ihm umgehe, aber die meisten Ironieebenen, die ich so nutze, versteht er. Und wenn nicht, dann fragt er nach. So, das finde ich auch sehr gut. So, der ist tatsächlich irgendwie nicht sonderlich gut im Aushalten von solchen Situationen, wenn er es nicht versteht, aber dafür fragt er danach. Das finde ich wirklich sehr angenehm. Braucht man sich keine Gedanken, also was heißt, braucht man keine Gedanken, aber machen wir uns keine Gedanken, dass man sich keine Gedanken macht. Ihr seht schon, wir sind aufgeregte Neueltern. Nein, ich glaube, das schafft für mich zumindest so viel Vertrauen. Also ich vertraue dann auch darauf, dass er nachfragt, wenn er irgendwie was nicht verstanden hat. So. Das finde ich gut. Also das verschafft schon so ein bisschen Sicherheit auch, dass er dann recht, dass er ohne weiteres dann sagt, hä? Was? Unhöflich ist er. Er ist ein Rabauke. Er kann sehr charmant sein manchmal, aber er kann auch sehr uncharmant sein. Mhm. In seinen, wenn er etwas fordert oder so. Können wir das jetzt machen? Geh mal weg. Du verstehst das nicht. Auch ganz toll. Wir sind nämlich ziemlich blöd auch. Stell dir irgendeine Frage, die man jetzt nicht sofort verstanden hat, und dann checken wir das sofort nicht. Und er kann schon ein bisschen rappen, ne? Er kann rappen, ja. Ja. Ich sehe ihn auch schon in irgendwelchen Freestyle-Rap-Kursen oder so. Er hat uns heute eine super Rap-Einlage hingelegt. Mhm. Das war sehr faszinierend. So aus wie Boom Yeah. Mhm. Ja. Boom Yeah war ein wichtiger Bestandteil. Und ich meine, das war so ein bisschen Ghetto-Slang, ne? Ja, genau, er hat so ein bisschen. So, er hat so ein bisschen von der Straße. Ja. Er kam gerade mal für eine halbe Stunde, kam er ziemlich. War er sehr streetmäßig unterwegs. Mhm. Und sein Lieblingssong ist. Wer ist er? Move It. Move It, ja. Oder? We like to move it. Hä? We like to move it, I like to move it. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe es einfach zu häufig. Wahrscheinlich, wir sind schon ganz verwirrt. I like to move it, heißt es, glaube ich. Ich glaube, er hat eine tänzerische Begabung. Mhm. Ja. Die hatte er schon immer. Ja. Mhm. Er hatte auch vor einiger Zeit noch eine deutlichere Attitüde drauf. Die wurde ein bisschen ausgetrieben. Ja. Also so von Körperhaltung. Ich fand es sehr niedlich. Ich saß mal neben ihm und hat er so ganz geschäftig irgendwie so die Beine übereinander geschlagen und mir dann irgendwas vorgelesen. So, das fand ich auch sehr niedlich. Also es gibt noch Hoffnung. Vielleicht ist jetzt auch eine Schwester in unserer Familie, eine weitere Schwester. Wir machen das Kind nicht absichtlich schwul. Ich weiß. Wir erzählen ihm auch nicht, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Es ist eine Federbohr. Aber in Blau. Zu so viel Kompromiss bin ich bereit. Er kann gerne eine blaue Federbohr haben. Auch dunkelblau. Ja. Ohne Glitzer. Mhm. Ich bin ja gar nicht so. Nein, aber ich finde es sehr schade, oder fände es sehr schade und traurig, wenn dann so Dinge verloren gehen. Ich weiß, dass ich da keinen kompletten Einfluss drauf habe. So, das wäre irgendwie eine Machtfantasie, ja, irgendwie, die ich da ausleben würde. Ja. Aber irgendwie zumindest. Das irgendwie positiv oder zu unterstützen oder hat er, also auf jeden Fall nicht irgendwie so mit irgendwelchen Verboten aufzuwarten. Ich glaube, es reicht schon, wenn man es nicht mit Verboten. Vielleicht macht es ja was aus. Irgendwas macht es vielleicht aus. Hm. Tja, ich kann es ja nur nahelegen, irgendwie Kinder. So Kinder zu haben. So nach einer Woche dein Resümee. Kinder sind nur okay. Also wir hören dann, wenn ihr mit der Feindseligkeit der Welt da draußen irgendwie einen Umgang möchtet oder mal genug habt, nehmt euch ein Kind und die Welt ist euer Freund. Das ist unglaublich. Ich hatte nur wenige Situationen und ich fand alles total unglaublich. Ich war total baff, weil einem auf einmal so eine Freundlichkeit entgegengebracht wird. Vorher immer der blöde Freak, alle gucken einen blöd an. Ja, halt eher so diese subtile, so diese also so irgendwie, wenn man das mal so gegenüberstellt, irgendwie so eine subtile, stumme Feindseligkeit oder Irritation, also irgendwie was, entweder ein Gemisch oder irgendwas, was so dazwischen schwingt. Und dann auf einmal mit Kind. Es wird irgendwie Smalltalk an irgendwelchen Kassen mit einem angefangen. So ganz unvermittelt. Ob man schon einen Schneemann gebaut hat. Da hätte ich sagen müssen, Schneefrau, bitte. Schneefrau. Schnee oder Schneemensch, noch besser. Wir bauen einen Schneemenschen. Den allerschönsten. Mit einer Biorübe als Nase. Aber ich habe mir schon überlegt, dass wir das vielleicht tatsächlich mit diesem Kind noch machen sollten. Einen Schneemann bauen. Einen Schneemann bauen. Ja. Ich habe auch früher schon mal Schneemonster gebaut. Geht auch. Ja, man kann auch Schneemonster. Ich habe, cool. hatte ich sogar mal fotografiert. Die habe ich vielleicht sogar irgendwo noch. Ich habe ein unglaublich hässliches Schneemonster gebaut. Yeah. Ja. Sorry. Ich war sehr stolz darauf. Ich war auch schon etwas älter. Vielleicht war es Kunst. Wahrscheinlich war es Kunst. Aber das war, also das hat mich echt von den Socken gehauen. So dass, klar, also das, was ich auch nett finde, dass man irgendwie das Rücksicht auf einen genommen wird, wenn man irgendwie mit Kind unterwegs ist, gerade das ist ja okay, öffentlich ja. Verkehrsmittel, also dass es irgendwie wahrgenommen wird, das macht, das finde ich schon auch gut. Ist ja auch ein bisschen anstrengend, ne? Ja. So ein Kind kann auch mal anstrengend sein. Aber, keine Ahnung, so den Vergleich, den ich irgendwie so im Bus hatte, dass er irgendwie dringend im Bus stehen wollte und das dann dazu geführt hat, dass er irgendwie gegen eine Frau geplumpst ist, so ein bisschen, die irgendwie so eine Tüte noch vor sich hatte, da so echt so zack, irgendwie einmal gegengelandet ist. Und ich schon innerlich halt so dieses Ding, Gott, man, es gab eine Kollision im Bus irgendwie, da wird hier jemand gleich sauer oder ist genervt. Also ich glaube auch eher so, es muss noch nicht mal der Freak-Status sein, sondern eher so dieses genervte Umgehen miteinander. Und auf einmal irgendwie so happy, peppy, alles super, überhaupt gar kein Problem, das macht doch nichts. Irgendwie, also es ist alles irgendwie so total unproblematisch. Vielleicht hört es dann mal auf, wenn das Kind irgendwie eine fremde Person ankotzt oder sowas. Da ist man dann vielleicht noch ein bisschen pikiert, aber sonst... und ich hatte das dann nur mal verglichen irgendwie mit Situationen im Bus, in denen ich einfach einen Rucksack auf dem Rücken hatte und irgendwie durch Bewegung gegen jemanden gestoßen bin oder sowas, so ein bisschen, und da dafür gleich irgendwie böse Blicke oder irgendwie Stöhnen oder irgendwie Geschimpfe geerntet habe oder sowas, oder dass dann über einen geredet wird mit einer, also dass dann über mich geredet wurde mit einer anderen Person. Echt? Sowas, das, ja, sowas, das irgendwie so, dass die Leute im Bus mit dem Rucksack nicht mal aufpassen können, ne? Und sowas. Super. Was ich dann einfach so, also ich merke einfach, dass ich das echt so, also so massiv empfinde, wie sehr anders man wahrgenommen wird, wenn man mit einem Kind unterwegs ist. Also ich hatte heute die Situation, ich weiß nicht, ob es Paranoia von mir war oder nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass ich sehr kritisch beäugt worden bin, weil ich dem Kind erlaubt habe, nicht vor, sondern auf dem Abgrenzungsstreifen zur U-Bahn zu stehen. Und ich so diese Paranoia hatte, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau, da die ganze Zeit beobachtet worden zu sein, ob ich auch in der Lage bin, auf dieses Kind so weit aufzupassen, dass es auch wirklich nicht über den Abgrenzungsstreifen geht, sondern nur auf dem Abgrenzungsstreifen stehen bleibt. Ja, das sind so Paranoia, die man dann so entwickelt. Ich habe aber das Kind selbst auch lange kritisch beäugt, irgendwie, wie es sich so in Verkehrssituationen irgendwie bewegt, um so ein bisschen Sicherheit zu haben, irgendwie so, okay. Er läuft nicht allein über rote Ampeln, selbst wenn er irgendwie mal wieder genervt ist von irgendetwas. Ja, man kann da sowas auch nicht einschätzen, ne? Nee. Wo da so die Grenzen sind. Ich war auch heute, war das heute? Ich, oder gestern, keine Ahnung. War ich auch total stolz auf mich, weil wir an der Ampel standen und eine erwachsene Person ist über rot gelatscht und natürlich hat er sofort gefragt, wieso darf die über rot gehen? Habe ich nicht gesagt, weil die blöd ist, sondern weil sie erwachsen ist und das einschätzen kann. Hm. Fand ich total gut. Das habe ich mir lustigerweise... Yeah. Das war so eines der Dinge, die ich mir auch schon 100 Mal irgendwie an solchen Ampeln vorgenommen habe. So, wenn ich mal mit einem Kind irgendwie an der Ampel stehe und das irgendwie anfängt rumzumotzen, würde ich ihm auch genau das sagen. So von irgendwie, das sind erwachsene Menschen. Die können aufpassen. Also sie können es irgendwie besser einschätzen. So. Und das andere ist halt mehr so eine Hilfe, dass wirklich nichts passiert, dass man sicher rübergehen kann und so. Ihr seid so vorbildlich. Ja? Ja, danke. Ich wurde aber heute auch, glaube ich, kritisch beäugt von einem so einem Typ in Karstadt, als ich mich durch die Kindersocken gewühlt habe. Wie hat der mich komisch beobachtet? Was machst du da? Das ist eine völlig neue Welt. Echt, wahrscheinlich stand ich auch so völlig so planlos ab und so, Was jetzt, wenn ich Größe 31 kaufe, passt das denn auch noch? Sieht ja schon ganz schön groß aus. Wo ich ihm ja auch schon beinahe... habe ich dann auch gedacht. Ich habe ihm ja auch schon beinahe so rote Handschuhe mit Herz drauf gekauft. Großer Fehler. Großer Fehler, ja. Und ich habe das Herz nicht gesehen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Also das fand ich aber auch krass, das hat er sofort gesehen. Ja. Ich musste auch echt krass, mehrmals Herz hingucken, auch. Dass irgendwie so Herzmuster auf diesen Handschuhen aufgedruckt irgendwie waren, aber auch total in der gleichen Farbe und sowas. Das ist einfach auf den ersten Blick nicht aufgefallen. Und er hat das irgendwie, er hat die noch nicht mal einmal richtig angeguckt und hatte das sofort gesehen. Und nee, da sind Herzen drauf. Herzen geht gar nicht. Gar nicht. Die Handschuhe waren rot und es waren dann irgendwie so Herzen. Aber ist rot doch seine Lieblingsfarbe? Nee, blau ist seine Lieblingsfarbe. Nee, das ist seine zweite Lieblingsfarbe. Was? Oh, hat er mir zumindest neulich erzählt. Ich dachte, blau ist seine Lieblingsfarbe. Nee, nur wenn es kein Rot gibt. Ah, Moment, Bayern München. Naja, wir werden das nochmal eruieren. Ja. Genau. Und in einem Jahr, was sind deine Lieblingsfarben? Schwarz und Weiß. Und braun. Genau. Oh, ich wollte ja eigentlich von unserer Haustür einen Aufkleber mopsen, auf dem Yoda drauf ist nämlich. Und da drauf steht dann noch, Hamburg braun-weiß ist. Genau. Das fand ich so super. Aber ich habe versucht, ein bisschen abzuknibbeln und dann so vorsichtig abzuziehen. Aber das ist auch so ein Aufkleber, der sofort kaputt geht, wenn man den vielleicht sieht. Kann man den vielleicht im Fanshop kaufen? Das glaube ich nicht. Das ist mehr so Ultra St. Pauli-Geschichte. Das kriegt man nicht im Fanshop. Nicht. Wir schaffen es noch. Dieses Kind. Ja, vielleicht kann es einfach fotografieren und dann damit irgendwas machen. Wir hängen uns das halt ins Zimmer. Oder ich zeige es ihm einfach, dass es da klebt und dann findet er meine Haustür ganz cool. Dann findet er die Haustür wieder. Ey, wenn du das zu doll machst, dann will er sich dagegen irgendwann abgrenzen. Und wenn ich was zu doll mache. So St. Pauli pushen. Ich push doch St. Pauli gar nicht so. Nur weil ich beim Fußball St. Pauli war. Das war mein einziger Kompromiss, weil ich irgendwie... Ich habe schon so oft mit ihm, auch in den letzten Jahren, irgendwie Fußball gespielt. Und ich wurde immer gezwungen, irgendeine Mannschaft zu sein. Und jetzt habe ich mich einmal freiwillig zu einem Kompromiss eingelassen, nämlich St. Pauli. Und jetzt ist das zu viel. Du musstest immer komisch in Mannschaften sein. Ja. Oder? Du musstest immer Länder sein. Ich habe mich immer so geweigert. Und auch wenn ich mich geweigert habe, wurde ich dann Länder. Ich war, glaube ich, Spanien. Ich war auch schon mal. Ja, du warst Türkei. Türkei. Du kannst mittlerweile auch T aussprechen. Total gut, ja. Also T taucht gar nicht. Also ich habe das nicht mehr auftaucht. Ja, so ein Kind entwickelt sich auch in dem Jahr. Ja. Sehr lustig. Ja, Wahnsinn. Das ist so aufregend. Aber jetzt sind sie bestimmt schon alle eingeschlafen. Bestimmt. Hast du die ganze Zeit Angst, dass wir jetzt irgendwie zu sehr... Ich habe Angst davor, dass wir hier mit unseren Privatessen alle einschlafen. So, also jetzt haben wir so ein Kind und schon ist das privat, ja? Nein. Mhm. Aber ich das meine... Private, ich sag da nichts zu. Du sagst nichts zum Privaten. Ach, wir haben ja immer noch so eine Aufgabe. Ja, wir haben noch so eine Aufgabe. Kriegen wir das vielleicht alles in einem Satz unter? Nee, das schaffen wir nicht. Oder vielleicht schaffen wir es doch. Lass mal probieren. Steff, unser Sprachgenie. Als ich neulich vor dem Fernseher saß. Und diesen alten Monika Troid-Film sah. Female Misbehavior. Musste ich kurz daran denken, dass Steff ist dran. Ich schon lange keine Koala-Katzen, Bärchen gegessen habe und ich mich auch noch gleichzeitig daran erinnert gefühlt habe, dass ich jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen, vor lauter Aufregung. Ich mich kurz daran erinnert habe. Und ich mich kurz daran erinnert habe, dass ich in der Schule immer Shakespeare gelesen habe. Oder nicht immer, sondern zumindest dieses eine Stück gelesen habe, in dem das berühmte Zitat "To be or not to be" drin vorkommt. Das war jetzt sowas von übers Knie gebracht. Ja, hallo. Total uncharmant. Das war super. Naja. Nicht? Fandst du? Hey, Props an euch. Ich hoffe, ihr habt euch wiedererkannt. Genau. Wir haben es zumindest uns vorgenommen. Und vielleicht auch ein bisschen geschafft. Wir hatten ja versprochen, dass wir die Leute, die uns per E-Mail Hinweise auf den Cat-Content liefern, in irgendeiner Art und Weise erwähnen. Jetzt waren wir so unvorbereitet, dass wir das in einen Satz gequetscht haben. In einen Satz, genau. Und wir wollten noch Stößchen verteilen, ne? An die. An die, genau. Genau, Stößchen. Also Stößchen an die. Und wir wollten auch noch zwei Stößchen verteilen an einer Stelle. Für zwei Hinweise in genau. Eine E-Mail. Miss Behavior kriegt ein extra Stößchen. Also der Hinweis auf den Cat-Content sind natürlich die kleinen Schälchen auf dem Boden. Und ein extra Stößchen an Miss Behavior, weil wir auf unserem einen Sitz so ein flauschiges Katzending liegen haben. Das Pünktchen ziehen wir aber sofort wieder ab, weil wir natürlich auf keinen Fall Katzenhaare in den Zimmerecken haben. Das kommt bei uns nicht vor. Wir sind sauber. Ja, hier liegen keine Katzenhaare rum. Niemals. Also niemals. Das Pünktchen wird sofort wieder abgezogen. Sorry. Und ein Trostpreis geht an Do, die Zweite. Weil sie so charmant heiter gescheitert ist. Mhm. Ja, dann suchen wir das jetzt ja auch abgehakt. Sehr gut. Ich fühle mich auch mal, schon ein bisschen besser. Was ich vielleicht noch mal ganz spannend finde mit dem Kind ist, wir sind ja nun auch in Kontakt mit relativ offiziellen Stellen. Namentlich der Jugendämtin. Von der wir schon herausgefunden haben, das ist die Anwältin des Kindes. Das ist die Anwältin des Kindes. Und nun sind wir ja aber eigentlich so eine queere Bezugspersonengemeinschaft für dieses Kind. Das wird bestimmt noch lustig. Ja, also bis jetzt hat das alles ziemlich gut funktioniert. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt. Also da habe ich ja auch ein bisschen Angst vor. Das kann ich leider nicht abschütteln. Dass auch das nochmal irgendwann zu irgendwelchen unangenehmen Geschichten führt. Mhm. Aber bis jetzt klappt das alles ganz gut. Was so das Erwähnen von Namen und von Bezugspersonen und sowas angeht. Und dann habe ich mir auf der anderen Seite, musste ich jetzt auch schon im Schnelldurchlauf lernen, die Leute haben echt andere Sorgen. Es könnte ein Pluspunkt sein. Mhm. Ja, aber das wird sicherlich nochmal interessant. Ich habe auch schon überlegt, ob man eigentlich dann irgendwann mal früher oder später den neuen Vermietern erklären muss, dass man sie nicht verarscht hat. Als man das Kind nicht erwähnt hat, sondern dass man es einfach noch nicht wusste. Zu dem es Zeitpunkt. War einfach noch nicht da. Ja, was ja auch der Wahrheit entspricht. Das lässt sich bestimmt machen. Mhm. Naja, ich habe ja erfahren, dass unser neuer Vermieter ab und zu mal, also dienstags, immer immer mit seinem Mercedes da so seine Häuser abfährt. Ich glaube, er kommt nicht hoch. Ich glaube, er fährt sie tatsächlich nur ab. Sozusagen, bis der Vermieter also die 70 deutlich überschritten hat. Und na gut, der kann sich vielleicht auch jetzt nicht so ganz genau daran erinnern, ob da jetzt eigentlich ein Kind dabei war oder nicht. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung. Aber eigentlich ist es ja auch okay. Ich meine, es ist ja kein Verbrechen, ein Kind bei sich zu beherbergen. Was ist denn lustig? Ist das ein Verbrechen? Nein, das ist kein Verbrechen. Die Kinder doch. Wie können Kinder Verbrechen sein? Ach, unsere Zukunft. Naja, wenn sie aus der falschen Schicht kommen vielleicht. Hm. Oder aus der falschen Gruppenzugehörigkeit. Aber dieses Verhalten erinnert mich an den alten Bürgermeister aus der Kleinstadt, in der ich komme. Der ist irgendwie so... Aus der du kommst. Das ist, wo ich herkomme. der nämlich auch mit einem alten Mercedes so Workaholic-mäßig so nach Feierabend auch so die Straßen abgefahren ist, um zu gucken, ob irgendwelche Straßenlaternen oder so kaputt sind. Das ist aber ein sehr aufmerksamer Bürgermeister gewesen. War der auch schon älter? Ja. Fände ich schön, wenn Ole das auch machen würde. In allen Straßen. Also ich kannte auch gar keinen anderen Bürgermeister. Der war die ganze Zeit, in der ich dort gelebt habe, Bürgermeister. Der Bürgermeister. Ja, genau. Da hat man doch mal was sicher. Kann man sich drauf verlassen. Nochmal so einen kleinen Schwank aus meiner kleinen Stadt, Idylle. Tja, wollen wir es mal dabei belassen? Hm. Ja. Ich bin auch echt müde. Ja, stimmt. Aus irgendeinem von mir. Also wirklich. Jetzt ist eigentlich auch schon so Bettzeit, ne? So langsam. Dringend, ja. Wir werden morgen wahrscheinlich wieder geweckt. Unsanft. Auf mir wurde heute Morgen rumgehopst. Tja. Dann. Ihr kommt nicht drum rum. Nein. Es gibt Musik. Oh ja. Wir haben mal passend zum Anlass, haben wir mal Musik ausgesucht, die relativ gut beschreibt, was bei uns zu Hause gerade los ist. Ja, also auch so den Klangteppich auch so darstellt. Mhm. Das Kind ist uns so bewegen. Ja, das Kind ist wirklich ein bisschen wild. Ein bisschen laut auch. Mhm. Meine Nerven, ich muss wirklich dringend ins Bett. Du wolltest vorlesen, ne? Traust du dich immer noch nicht? Doch, Tom. Wir spielen von der Band S.O.B. Pariah Sound Kids on the Playground. Bis Februar. Gehabt euch neuer, wohl. In neuer Küche. Ja, genau. Mit einem Monat älteren Kind. Genau, bis Februar in neuer Küche. Kommt gut über den winterlichen Januar. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden und vielleicht schaffen wir es ja, das nächste Mal nicht mehr ganz so aufgeregt zu sein über die neue Situation und uns wieder den ernsthaften politischen Themen zu widmen. Genau. Genau, Schluss mit hier privaten Kinderschnickschnack, genau. Tschüss. Tschüss.